manchmal, da will ich weg von zu Haus. Ich denk nicht lange nach, dann pack mich das Fernweh, ich zieh hinaus, immer der Nase nach. Doch wenn ich dann auch mein Herz mal verlier, kann's nicht für immer sein. Denn es brennt eine Sehnsucht tief drin in mir, die zieht mich immer heim. Demolition. Gisteren nog. Keurig, kijk, zo willen we het graag horen. Eén keer, maar drie keer. Shit. Down. I'm not.